dass wir uns bekriegen wegen Religion und Rassen. Die wollen, dass wir uns töten. Die wollen, dass wir uns hassen. Jeder Mensch ist gleich, arm oder reich. Am Ende zahlt jeder denselben Preis. Ich wende an Gott, was ist mit uns los? Jeder Mensch ist gleich, arm oder reich. Am Ende zahlt jeder denselben Preis. Ich wende an Gott, was ist mit uns los? Oder muss ich umkehren? Bin immer noch am Leben, trotzdem muss ich mich beschweren. Man leidet so viel, bis es einer stoppt. Man geht seinen Weg und immer hofft auf das Beste für sich, nur für sich allein. Man leidet so viel, bis es einer stoppt. Man geht seinen Weg und immer hofft auf das Beste für sich, nur für sich allein. Hinter Kulissen. Doch wir wissen es wohl, dass die Reiche regiert. Schau die Welt an, was da passiert. Viele schauen es weg, doch ich hab's kapiert. Wer sich gegen System stellt, wird ausradiert. Weil die Reiche regiert, die Stinkreiche regiert. Viele schauen es weg, doch ich hab's kapiert. Wer sich gegen System stellt, wird ausradiert. Weil die Reiche regiert, die Stinkreiche regiert.